gleich ist alles hier so monoton. Du siehst mich nicht, du willst mich nicht, du bist so kalt. Aber ich geb nicht auf, denn du gehörst zu mir. Du und ich, wir werden für immer glücklich sein. Jetzt willst du mich.